29. Die andere Seite von Antheils künstlerischem Naturell ist der Pianist Futuristique. Der hatte im Berlin der Inflationszeit so richtig begriffen, dass die Gestalt des romantischen Helden abgelöst werden musste vom Typus des robusten, unerschrockenen Einzelgängers mit sportivem Gebaren. Dieser Anteil hatte eine exzeptionelle Art, das Klavier erdröhnen zu lassen. Sein Freund und späterer Verleger Heinsheimer bestätigt, dass er mit dem kleinen Finger die Glasplatte eines Kaffeehaustisches zertrümmern konnte. Seine Auftritte bestritt Anteil übrigens mit einer Pistole unter dem Frack. Damit ich mir notfalls den Weg aus dem Konzertsaal freischießen kann, begründete er diese Maßnahme lakonisch. Für faschistische Kreise war Anteil schon damals des Teufels Anteil. Nicht nur, um sie auf diese politische Denunzierung aufmerksam zu machen, ziehen wir es vor, die deutsche Aussprache des Namens Anteil zu benutzen, sondern auch, weil Anteils Vorfahren deutsch-polnischer Abstammung waren und weil sich die deutsche Aussprache schließlich besser einprägt. In einem Konzert für Freunde der Berliner avantgardistischen Novembergruppe, in dem er neben anderen eigenen Stücken seine Flugzeugsonate spielte, wurde er von Hans-Hein Stuckenschmidt entdeckt. Stuckenschmidt als unermüdlicher Stratege für neue Musik schrieb in einer Berliner Tageszeitung: Musik, wie man sie nie gehört hat, rhythmisch und dynamisch, von aufregender, unablässig überraschender Präzision, metallhart mit lyrischen Einsprengseln, von einem Rasenden, dessen Kraft und mechanische Geläufigkeit ebenso verblüffen wie die Treffsicherheit beider Hände über das ganze Diapason des zitternden Flügels hinweg. Anteils Mutter sah das so: Georgie, diese Airplane-Sonata gefällt mir sehr. warum kannst du nicht immer so hübsche Melodien schreiben wie in dem Stück? Nun, man muss zugeben, dass Frau Anteil eine aparte Auffassung von Nice Melodies hatte. Aber genau diese Musik war es, die in Paris mit erheblicher Neugier empfangen wurde. 2 Jahre lang konzertierte Anteil hier vor ausverkauften Sälen. Sein erstes Klavierrecital erbrachte einen verbürgten 20-minütigen Tumult. Eine Tatsache, die einen Blick auf das Zeitgeschehen notwendig macht. Skandale oder Riots ereigneten sich in Pariser Theatern und Musikhallen seit dem Ersten Weltkrieg häufiger. Die andauernden handfesten Auseinandersetzungen, besonders zwischen Dadaisten und Surrealisten, erzeugten ein Klima von Gewalt in der Kulturszene, wie man es sich heute kaum mehr vorstellen kann. Aber weniger die ideologischen Streitigkeiten von bisweilen erbittert verfeindeten Künstlergruppen muss man als Ursache für diese massiven Spannungen ansehen, als vielmehr die ungeheuer ansteigende Konkurrenz unter den Künstlern insgesamt. Im Pariser Quartier Latin lebten und arbeiteten Hunderte von ihnen. Jedes Jahr kamen neue hinzu. Um den knappen Ausstellungs- und Aufführungsraum herrschte zunehmender Andrang. Paris als künstlerische Metropole Europas schien alle zu verschlucken. Erinnern wir uns an die großen historischen Ereignisse. Die Materialschlacht von Verdun 1916, die riesig aufgeblähte Kriegsindustrie, die mit dem Ende des Ersten Weltkriegs als gewaltige Maschinerie abrupt leer lief und Inflation, Arbeitslosigkeit und Existenznöte in großem Ausmaß hervorrief. Ein neuer Lebensrhythmus von raschen, unerbittlichen Veränderungen schlug sich selbstverständlich in der Kunst nieder. Anteil stieß auf einen Zeitpunkt des musikalischen Umdenkens in Paris. Seit dem Ersten Weltkrieg hatte sich gegen die beherrschende Stellung der Musik von Debussy und Ravel herausragend die Gruppe Les Six um Erik Satie und Jean Cocteau gebildet. Gegen impressionistische Klangmalereien forderte Cocteau in diesen Tagen: Wir brauchen eine Musik, die auf der Erde steht, eine Alltagsmusik. Für eine neue kompositorische Sprache in einem harten, mechanischen Zeitalter, von dem ein zunehmender Zwang zur Perfektion ausging, wurden gerade Jazz, Varieté und Jahrmarkt, Triviales und Profanes verwendet. Erik Satie als Wegbereiter einer beißenden Musik erlebte Anteils erstes Konzert in diesem Zusammenhang als wegweisend. Neben einer großen Reihe dort anwesender Berühmtheiten rief er unablässig: Quelle Précision! Quelle Précision! Anteil geriet in einen regelrechten Strudel der Ereignisse, besonders auch durch die vielen neuen Formen der Kooperation zwischen den Künsten. Hierzu zählen vor allem das russische Ballett von Sergei Diaghilev mit seinen grandiosen Aufführungen, an denen Persönlichkeiten wie Picasso, Satie, Léger und Stravinsky beteiligt waren, auch das Ballet Suédois von Rolf de Marais, welches neue Bühnentechniken mit einer Lichtkinetik entwickelte, und nicht zuletzt die vielen Dada-Abende, an denen hintereinander oder simultan Literatur, Musik, Malerei, Tanz und Film geboten wurden. Das muss man erwähnen, weil wir jetzt zum Kernstück von Anteils Pariser Erfolgen kommen, seinem Ballet Mécanique. Es war nie für ein getanztes Ballett gedacht. So gesehen ist der Titel irreführend. Er lautete übrigens vorher Botschaft zum Mars und im Untertitel The Most Abstract of the Abstract. Anteil wollte ursprünglich damit eine Musik für den gleichnamigen Film von Fernand Léger schreiben, der sich grundlegend mit der Mechanik von Bewegungsabläufen befasste. Doch eine Synchronisation von Film und Musik erwies sich als undurchführbar. Die Uraufführung brachte Anteil den größten Erfolg seines Lebens. Wie stark sich Zeitgenossen mit dieser Musik identifizierten, belegt allein die Tatsache, dass von zwei bekannten Autoren, Ezra Pound und Jacques-Benoît Méchin, Bücher über den 25-jährigen Anteil erschienen. Auch heute gleicht die Realisierung einer Aufführung des Ballet Mécanique noch der Vorbereitung eines Streiches. Die Umstände, die die Beschaffung von Militärtrommeln und elektrischen Klingeln, vor allem des sogenannten Flugzeugmotors, machen, erhöhen die Erwartungen. Natürlich kann es kein echter Motor sein. Laut Anweisung in der Partitur soll ein starker Ventilator mit Lederlappen umwickelt werden und damit ein propellerähnliches Knattern erzeugen. Ein aufmerksamer Zuhörer wird bald herausfinden, dass das helle Propellerknattern, etwa das eines Helikopters, überschnellen Paukenwirbeln gleicht, die von Hand nicht mehr auszuführen sind, und die elektrischen Klingeln einem rapiden Triangeltremolo, manuell ebenso unausführbar. Innerhalb des Werkes bedeutet dies eine Hypertrophierung gebräuchlicher Klänge in provozierend alltägliche Zonen. Die Benutzung eines anonymen Tonträgers nimmt dieser vortrefflich gelungenen Eulenspiegelei ein wenig Glanz, zumindest in einer Konzertaufführung. Marimbaphone, Xylophone und so weiter sind von so komplexer Virtuosität, dass sie von mehreren Spielern besetzt werden müssen. Der Part des elektrischen Klaviers ist, da diese nicht mehr aufzutreiben sind, in die Klavierstimmen eingearbeitet worden. Besondere asymmetrische rhythmische Schemen erschweren das ohnehin kritische Zusammenspiel zwischen Klavieren und Perkussionsinstrumenten. Die Zusammendrängung des Instrumentariums, es war immer schwierig, die Flügel, die Pauken, die große Trommel, Militärtrommel, Glockenspiel, Marimbaphone, Xylophone, verschiedene Gongs und Becken, Triangel, elektrische Klingeln und den Flugzeugmotor auf der Bühne unterzubringen, diese Zusammendrängung schuf eine aufreibende Hochspannung, die aus der Summierung der beiden akustischen Phänomene Körper und Raumschall entstand. Man kann sich jetzt leichter die Hysterie im Salon der Prinzessin Edmond de Polignac bei der Uraufführung vorstellen. Damals füllten die 8 Flügel und das riesige Arsenal von Schlaginstrumenten den Raum bis zum letzten Zentimeter und mussten bis auf die Treppen verteilt werden. Die anwesenden zahlreichen Gäste drängten sich zwischen den Instrumenten. Der Dirigent Wladimir Goltschmann stand auf einem Flügel. Der Vibrationseffekt muss enorm gewesen sein. Anteils Behauptung, dass das Dach in die Luft zu fliegen schien, wirkt durchaus glaubwürdig. Glaubwürdig erscheint auch, dass dieser Abend nach Anteil mit einer kongenialen Party endete, zu deren Schluss die Gastgeberin von 2 Prinzessinnen, einer Herzogin und 3 italienischen Marquesas, sehr oft von einem Betttuch in die Luft geworfen wurde. Das Ballet Mécanique ist ein minutiös geplantes Drama aus stahlblauen Farben, Weltraumkühle, knirschenden Schritten, zerspringendem Glas und Parapoesie. Ein Vergleich mit den Bildern von Chaplins verrückten Maschinen aus Modern Times drängt sich auf. All das bedeutet, dass die Gefahr groß ist, die Grenze zwischen genialisch organisiertem Tumult und dumpfem Chaos zu verwischen. Dieses Fiasko ereignete sich bei der Aufführung in der Carnegie Hall. Thank you. Ballet Mécanique war das letzte Glied in einer Kette besonderer Erfolge George Antheils. Was dann folgt, ist schnell erzählt. Weder mit seinem Klavierkonzert noch mit seiner Oper Transatlantik, die 1930 in Frankfurt recht erfolglos uraufgeführt wurde, konnte er das gewohnte Aufsehen erregen. Wie viele seiner Kollegen musste auch Anteil Europa verlassen. Seine Musik bot das klassische Beispiel dafür, was man damals entartete Kunst nannte. Das Echo, das seine Musik in den 20er Jahren gehabt hatte, konnte er weder in New York noch in Hollywood wiederfinden. Außerdem war er völlig mittellos geworden. Eine dauerhafte Position, Lehr- oder Lektorentätigkeit anzustreben, lag nicht in seinem sprunghaften Naturell. In Hollywood begann er, Filmmusiken zu schreiben. Man sagt, dass er den meisten seiner Kollegen in dieser Branche überlegen war. Daneben entwickelte er sporadisch journalistische Tätigkeit. Für den Esquire, eine jahrelang laufende Serie mit dem Titel »Ratschläge für junge Liebende«, für eine verbreitete Zeitschrift für Freunde des Klaviers, geistreichen, sarkastischen Nonsens, zum Beispiel »Chopin in zwei Lektionen«. Er erstellte militärische Expertisen, in denen er ziemlich genau Anfang und Ende des Zweiten Weltkriegs voraussagte. Seine weitreichende Kenntnis europäischer, speziell deutscher Verhältnisse half ihm dabei. Und er war, es ist kaum zu glauben, an der Entwicklung eines ferngesteuerten Unterwassertorpedos beteiligt. Diese Erfindung ist im Patentamt zu Washington registriert. Seine seriösen musikalischen Ambitionen einen bescheidenen, aber dauerhaften Platz in der Weltpartitur großer symphonischer Literatur einzunehmen, gab er nicht auf. Diesem Traum opferte er mit großer Hartnäckigkeit und Tapferkeit unzählige Abende und Nächte. Nachdrücklich begab er sich in den Schutz der Tradition und suchte Halt bei Sibelius, Mahler und Bruckner. Aus alter Treue führten Wladimir Goltschmann und Leopold Stokowski Sinfonien und Ouvertüren von ihm auf. Er verzeichnete freundliche Achtungserfolge. Ein nennenswerter musikalischer Durchbruch gelang nicht mehr. Anteil stirbt 1959 und wird begraben auf einem kleinen Friedhof in Trenton. Heimgekehrt in die stille amerikanische Provinz, wie Heinzheimer in seinem Nachruf schreibt. Das posthume Schicksal seiner Werke schien besiegelt. Aber Anteil hatte hiergegen eine Vorsorge getroffen. Als er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs seine Autobiografie mit dem anreißerischen Titel »Bad Boy of Music« schrieb, hatte er die Hoffnung auf den Nachruhm noch nicht aufgegeben. Der amüsante, sarkastische Tonfall, mit dem er den Glanz seiner verwegenen Jugend aufpoliert, die ironische Distanziertheit, mit der er das Hollywood-Milieu der Vorkriegs- und Kriegsjahre trifft, überhaupt seine unverblümte Subjektivität im Umgang mit der Zeitgeschichte, machten das Buch sehr erfolgreich. Bad Boy of Music wurde in viele Sprachen übersetzt. Angesichts der Lebendigkeit und Plastizität, mit der Anteil wichtige kunsthistorische Ereignisse unseres Jahrhunderts darstellt, wirken Einwände gegen übertriebene Großsprechereien und gewisse Münchhausiaden fast belanglos. Das Besondere von Anteils Jugendwerken ist geblieben. Sie wirken wie Momentaufnahmen aus einem geschichtlichen Prozess. Die Bilder von legitimer Sehnsucht nach künstlerischem Neuland und von vergeblicher Jagd auf musikalische Irrlichter vermischen sich. Sie sind vielleicht brüchig, torsohaft und unausgegoren, aber quicklebendig. Sie sind nicht mehr, als sie damals waren, aber auch nicht weniger. Andere, die den gleichen antiromantischen Parolen und Bürgerschreckidealen huldigten, haben Staub angesetzt, obwohl ihnen eine glücklichere posthume Existenz vergönnt war, zum Beispiel Mignon, Poulenc, Auric. Nur der junge Hindemith und natürlich Stravinsky stehen da höher. Die genannten Kompositionen Anteils beweisen eine solche Frische, dass sie auch in konventionellen Konzerten zwischen etablierten Meisterwerken vorzustellen sind. Wie halten sie sich, wenn man sie unantastbarer Qualität, zum Beispiel der Werke Debussys oder Ravels, konfrontiert? Eine solche Substanzprüfung, ein Wort, das mit Vorsicht zu gebrauchen ist angesichts der Fragwürdigkeit solcher Begriffe im Zusammenhang mit neuer Musik, bietet sich an. Anteil hat nämlich im lauten Auftrumpfen seiner jungen Jahre solche Vergleiche heraufbeschworen. Er darf uns das also nicht übel nehmen. Thank you. Von Maurice Ravel zwei Walzer aus den Valse Noble et Sentimental und von George Antheil The Profane Waltzes. Thank you. jetzt etwas vom Glanz der großen Franzosen auf die Arbeiten des Bad Boy of Music fällt, spricht es für Anteil, dass er es verträgt, ohne Schaden zu nehmen. Ein feinschmeckerisches Konzertprogramm, den Geschicken des Walzers gewidmet, könnte so aussehen. Schönbergs Arrangement von Johann Strauss, Rosen aus dem Süden, Schubertsche Ländler, Brahms Liebesliederwalzer und dann könnten den noblen und sentimentalen Walzern von Ravel die profanen Dreivierteltakte von Anteil folgen. Ich erinnere mich gut an den Eindruck, den das nächste Stück, die Jazz-Sinfonietta, beim ersten Hören auf mich machte. Es war etwas wie Verwunderung dabei. Verwunderung darüber, dass es einen dritten Weg neben Gershwin und Weil, den Jazz ins Sinfonische zu transformieren, hätte geben können. Bedauerlich, dass Anteilspläne in dieser Richtung nicht ausreiften. Seine Jazz-Sinfonietta hat nicht die stilistische Einheitlichkeit der Werke Kurt Weils, der stets seine Messing- und Grünspan-Farben trifft und kann nicht mit dem internationalen Schick und dem Glamour des perfekten Gershwin konkurrieren. Aber sie ist echt im Idiom und prall von Lebensfreude. Die raue Dixieland-Polyphonie pulsiert, die turbulenten Rhythmen zwingen die Spieler zu marionettenhafter Präzision. Es riecht nach Großstadt. Ungefähr in der dritten Minute werden Sie einige fadenscheinige Stellen im Gewebe bemerken, doch lohnt es sich weiter zu hören, denn am Schluss ertönt eine unvergleichliche Asphalthymne. Thank you. Wir kommen zum Ende. Die erste und zweite Violinsonate, die Sie abschließend hören werden, sind fraglos das Beste von Anteil. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass es sich nicht um Entwicklungssonaten im klassischen oder romantischen Sinne handelt. Vielmehr sind es Collagen oder kaltblütig aufeinander getürmte Episoden. Anteil dringt frenetisch und mit radikaler Intensität in die Gattung Kammermusik ein. Man muss hören, wie er seine Liebe zu Stravinsky bekennt und ohne besondere Scham sein Idol zu übertrumpfen sucht. Stravinskys berühmte, getönte Schläge eskalieren zu harmonischen Hieben. Und wenn die Pausen des Petruschka-Schöpfers atemraubend sind, Anteilspausen schlagen tiefe Löcher. Gelegentlich unterlaufen schnoddrige Passagen, als ob er statt echter Münze inflationäre Millionenmarkscheine präsentiert. Doch das gehört zum Bild der Zeit. Wenn gegen Ende unseres Jahrhunderts jemand die Frage stellte, existiert eigentlich eine musikalische Figur, die eindeutig für die Stimmung des weltweiten Aufbruchs und den kecken Aberwitz der wilden Zwanziger stehen könnte, müsste man etwas zögernd, aber doch überzeugt antworten, es ist nicht Schönberg und nicht Stravinsky. Beide sind zu groß, um die Geisteshaltung eines knappen Jahrzehnts zu kennzeichnen. Und Hindemith? Nun, der hat sich von dieser Phase seines Lebens ausdrücklich distanziert. In George Anteil, diesem Amerikaner, der in Paris und Berlin natürlich so viel Aufruhr verursachte, treffen die Strömungen dieses Jahrzehnts exemplarisch zusammen. Hören Sie zum Abschluss zunächst einen Ausschnitt aus der ersten und dann die vollständige zweite Violinsonate. Also die zweite Violinsonate ganz. Thank you. Thank you.